نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بارك الله فيكم. Der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und heute ein bisschen Geduld zeigen, weil ich بارك الله فيكم neues Programm benutze. Aber inshallah wird das klappen, bitte nicht alle. So, ist gut. باب كم فرض الله على عباده من الصلوات. كم فرض الله على عباده من الصلوات. 45 الباب 45 من سنن الترمذي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. عن أنس بن مالك قال: فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به الصلوات 50، ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه 50، بهذه 50. طبعا بارك الله فيكم، القصة مشهورة، القصة مشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به أو عرج به إلى السماء، أنه بلغ منزلا لم يصله أحد من قبل، فأمره الله سبحانه وتعالى بالصلاة، فكانت 50. فموسى عليه السلام لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم أخبره موسى أن هذا سيكون صعبا على أمته، فسل ربك أن يخفف عليك. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الله فخفف عليه 5، وهكذا 5 حتى أمضيت الفريضة ويسر للعباد. والله سبحانه وتعالى جعل 50 يعني بارك الله فيكم، يعني الحسنة بعشرة. فمن صلى صلاة الله سبحانه وتعالى كتب له 10 سبحانه وتعالى. وفي الباب عن عبادة بن الصامت وطلحة ابن عبيد الله وأبي ذر وأبي قتادة ومالك ابن صعصعة، كلهم بارك الله فيكم، وأبي سعيد الخدري روى هذه القصة. والعبادة الوحيدة التي فرضت، العبادة الوحيدة التي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في السماء كانت الصلاة، لفضلها بارك الله فيكم. إذن أصل الصلاة 50، ولكن من يستطيع أن يصلي 50 صلاة في اليوم والليلة؟ شوفوا 5 اليوم وهي صعبة على الناس، فكيف إذا كانت 50؟ وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، أن الله سبحانه وتعالى جعلها 5. وعلى الرغم من هذا، تجد أن الكثير لا يصليها في وقتها. بارك الله فيكم. كابيتل قفل دفنك كابيتل في فيلي كبيت حط الله زين دينار vorgeschrieben. Wie viel Gebete hat Allah subhanahu wa ta'ala seinen Dienen vorgeschrieben? Und so barakallahu fikum Anas Ridwanullahi alayhi, Anas ibn Malik, erzählte, das Gebet wurde dem Propheten sallallahu alaihi wasallam am Tage der Himmelreise oder in der Nacht der Himmelreise 50 vorgeschrieben. Dann wurde das gemildert bis 5 Gebete. Dann wurde dem Propheten Salam gerufen: Bei mir wird das Wort nicht geändert. Und für diese 5 hast du 50. Für diese 5 hast du 50. Ubad ibn Samit, Talha ibn Ubaidillah, أبو ذر، أبو قتادة، مالك بن صعصعة، أبو سعيد الخدري. haben auch diese Überlieferung erzählt. Natürlich jeder anders. Aber بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. Es ist bekannt, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم die Himmelreise gehabt hat. Und als der Prophet صلى الله عليه وسلم den siebten Himmel oder über dem siebten Himmel schon erreicht hat, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm gesprochen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hat den Propheten, Allah subhanahu wa ta'ala hat unseren Propheten hat ihm das Gebet hat dem Propheten das Gebet befohlen. Die waren 50 Gebete. Natürlich hier in der Überlieferung von Anas, das ist sozusagen kompakt. Oder das ist Zusammenfassung für die ganze Geschichte. Weil diese Geschichte geht weiter. Als der Prophet von Allah subhanahu wa ta'ala befohlen wurde, dass er 50 Gebete betet, dann ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam abgestiegen subhanahu wa ta'ala. Oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam natürlich von oben, von dem siebten Himmel, in den anderen Himmel. Und hier hatte Musa a.s. getroffen. Musa a.s. sagte ihm: O Muhammad, mein Umma wurde auch so befohlen. Und die könnten das nicht schaffen. Deshalb, sal Rabbak, frag Allah danach, dass er für dich und für deine Umma erleichtert. Der Prophet a.s. hat das gemacht, dann waren das 45. Allah subhanahu wa ta'ala hat das 5 erstmal runtergemacht. Dann ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam nochmal runter. Dann hat Musa alaihi wasallam noch gesagt, bis sie 5 geworden sind. Und auch bei 5, Musa alaihi wasallam sagte ihm, frag Allah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich schäme mich, Allah mehr zu fragen. Und deshalb sagte Allah subhanahu wa ta'ala zum Propheten: O Muhammad, das ist mein Wort, ich werde das nicht verändern. 5 Gebete, aber die sind 50. Das bedeutet 5 Gebete, die sind 50 vom Lohn. Das heißt, eine gute Tat, 10 wird gerechnet. Und deshalb 5 mal 10, die sind 50 Gebete. Und subhanallah, überlegt euch, heute sind das 5 Gebete und viele unter den Muslimen, sie schaffen das nicht. Wie ist das, wenn das mehr sein würde? Das wird, wie wird das, wenn das mehr ist als 5. Und natürlich, es gibt auch die Überlieferung, dass meine Pflicht schon vervollständigt ist und meine Diener haben Erleichterung bekommen, indem der Prophet Allah subhanahu wa ta'ala um Erleichterung für die Muslime, ich barakallahu fikum, gebeten hat. Salawatu Rabbi wa salamuhu alayhi, unser Prophet Muhammad. Deshalb barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, das ist sehr wichtig zu wissen, wie die Geschichte war. Und durch diese Erleichterung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben wir das bekommen. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. باب ما جاء في فضل الصلوات الخمس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر قال وفي الباب عن جابر وأنس وحنظلة الأسيدي إذن بارك الله فيكم ما فضل الصلوات هنا ذكر فقط حديث الترمذي وإنما في أحاديث كثيرة في فضل الصلاة ولكن هنا ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عليه الصلوات الخمس يعني هي الفروض الخمسة الفروض الخمسة بارك الله فيكم الصلوات الخمس وهي صلاة الصبح الظهر العصر المغرب والعشاء هذه الصلوات الخمس كفارات لما بينهن يعني إلى مثلا الصلاة إلى الصلاة من الصلاة إلى الصلاة من الصلاة إلى الصلاة كفارات لما بينهن انتبه ما لم تغش الكبائر ما المقصود الآن كفارات لما بينهن إذن هي مسألة الذنوب مغفرة الذنوب وفي ديننا بارك الله فيكم كما نعلم أن الذنب أنواع الذنب أو قل المعصية أنواع عندك الشرك الأكبر شرك أكبر أو شرك أصغر أو قل كفر أكبر أو كفر أصغر وعندك كبائر الإثم أو الذنوب اللي هي الكبائر وعندك الصغائر ولما عموما الذنوب أو اللمم فهذه الذنوب الصغيرة التي قد يفعلها الإنسان من الصلاة إلى الصلاة الله سبحانه وتعالى يكفرها بشرط أنه ما يأتي بكبيرة فلو أتى بكبيرة يفهم من هذا أنه لو أتى بكبيرة فإن هذه الذنوب الصغائر حتى ما تغفر يعني الصغائر تغفر إن الحسنات يذهبن السيئات هذا في حال أنه ما أتى بالكبائر أما إذا أتى بالكبيرة فلا بد من التوبة والصغيرة ما تغفر إلا إذا لم تغش الكبائر هذا المفهوم لذلك بارك الله فيكم هذا في فضل الصلوات الخمس وأما الجمعة إلى الجمعة كذلك نفس الكلام طبعا بعض الناس اليوم في زماننا يفهم مثل هذه الحديث فمن خطأ فماذا يفعل يصلي الجمعة وفي الأسبوع يأتي بالذنوب والمعاصي والكبائر ويأتي الجمعة التي بعدها ويقول الله يغفر لي وهو مسكين ما فهم أن الإصرار على الصغائر من الكبائر فإن أهل العلم عندهم قاعدة وهذه القاعدة مشهورة معروفة لا ذنب مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار يعني الإنسان إذا أصر على الصغيرة صارت كبيرة فترك الصلاة وفعل الفحشاء وقول المنكر وإتيان الإثم فهذه كلها تمنع المغفرة للذنوب. لذلك الإنسان الذي يفهم مثل هذا فهو الذي يحافظ على الخير فإن وقع في صغيرة من الصغائر فهذا تكفر له. كما ذلك الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أصبت امرأة قبلتها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أصليت؟ قال نعم. قال إن الحسنة يذهبن السيئة. هذا استغفر وتاب. أما الإنسان إذا مات وأتى بالصغير وأصر عليها فهذه تتحول إلى كبير، فانتبه لهذا يا رعاك الله. طيب، إذن فضل الصلاة هنا هو في تكفير الذنوب وما لم تغشى الكبائر. ولا شك أن فضل الصلاة بارك الله فيكم هو في طاعة الله سبحانه وتعالى، فالطاعة وفعل ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به هذا أمر عظيم وفيه أجر عظيم من عند الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. فورتسوك فون دين فنف gebeten. Vorzug von den fünf Gebeten. Und zwar Barakallahu fikum Abu Huraira Ridwanullahi alayhi erzählte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die fünf Gebete und Jumu'ah zu Jumu'ah sind Tilgung für die Sünden solange die großen Sünden nicht begangen werden. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Das ist ein Vorzug natürlich für das Gebet und die fünf Gebetszeiten. Es gibt natürlich andere Beweise und andere Hadithe und natürlich die Ayat auch, die belegen, wie wichtig diese Gebete sind und was sie von Vorzügen haben. Aber der Autor, Rahimullah Ta'ala, At-Tirmidhi, der bringt uns nur jetzt ein Hadith oder zwei, weil At-Tirmidhi, der kümmert sich eher mehr um die, sage ich jetzt, Barakallahu Fikum, um die Gebete an sich selbst, wie man betet, wie man das macht. Das wird ein Fiqh-Thema in diesem Zusammenhang. Aber trotzdem bringt er uns nur ein oder zwei Belege, wie wichtig diese Gebete sind und was für ein Vorzug sind, diese Gebete haben. Natürlich, Barakallahu Fikum, jeder Muslim weiß, wie wichtig diese fünf Gebete sind. Jeder Muslim kennt den Vorzug von den fünf Gebeten. Aber hier gibt es etwas Spezielles. Und zwar diese Gebete, das wird Frühgebet, Früh, Mittag, Nachmittag, Abend und Nachtgebet. Barakallahu fikum, diese fünf Gebetszeiten, die sind sehr wichtig für uns Muslime. Erstmal, wir haben das gerade gehört, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat von Hadith von Anas radiallahu alaihi und was er erklärt hat. Dann, Barakallahu fikum, kommt diese Überlieferung, dass die fünf Gebete die Sünden tilgen. Das heißt, die Sünden werden durch diese fünf Gebete, die werden verziehen. Und wichtig ist, Barakallahu fikum, dass wir etwas erstmal erklären, damit man das versteht. Die Sünde in unserer Religion hat Barakallahu Fikum verschiedene Stufen und hat verschiedene Arten. Und zwar, die Sünde ist erstmal großer Schirk. Oder kannst du auch sagen, großer Kufr. Dann kleiner Schirk. Oder sagst du auch kleiner Kufr. Dann, Barakallahu Fikum, haben wir die großen Sünden. Und die kleinen Sünden. Das ist in unserer Region bezüglich Sünden. Aufpassen, Barakallahu Fikum, wer großen Schirk oder großen Kufr macht, nach den Regeln von Al-Sunnah al-Jama'a, und der stirbt so, diese Person stirbt als kein Muslim. Und er wird ewig in die Hölle kommen und er kommt nicht raus von der Hölle. Klar, ohne Diskussion. Kleiner Schirk, Barakallahu Fikum, und kleiner Kufr, wer so stirbt, ohne Reue, von kleinem Kufr, kleinem Schirk und des Muslim, dann begeht diese Person Schirk, begeht diese Person Kufr, aber diese Person wird als Muslim angesehen, obwohl er kleinen Schirk, kleinen Kufr macht. Und die Gelehrten, die haben zwei Ansichten. Einige sagen, Urteil von kleinen Schirk und kleinen Kufr ist wie die großen Sünden. Das ist das gleiche Urteil. Andere sagen, wenn man keine Reue im Leben gezeigt hat von kleinen Schirk, kleinen Kufr, dann wird man dafür zur Rechenschaft gezogen am letzten Tag, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalik. Das Allah verzeiht nicht, dass man Schirk begeht, und Allah verzeiht alles andere. Alles andere. Deshalb, Barakallahu fikum, sagt Allah, die sagen, da wird man zur Rechenschaft gezogen und dann kommt man. Aber da bleibt man nicht ewig in der Hölle. Und zweitens, da ist man noch Muslim. Jetzt kommen wir zu großen Sünden. Was sind große Sünden? Große Sünden sind diese Sünden, die koranisch und in der Sunna belegt werden, dass sie mit einer Strafe verbunden sind oder mit Verfluch oder Verdammung, dass sie verbunden sind, oder mit einer Extrastrafe, die man hört, zum Beispiel, oder Allah hat das gesagt im Koran, oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das erklärt. Diese großen Sünden, die brauchen eine richtige Reue, damit Allah subhanahu wa ta'ala das verzeiht. Jetzt die kleinen Sünden, die sind alle anderen Fehler in der Religion, alle anderen Kleinigkeiten, die man, oder diese Kleinigkeit meine ich jetzt, die Leute sehen das klein. Ja? Alles andere, was nicht großer Schirk, kleiner Schirk, was keine große Sünde ist. Diese kleinen Sünden werden durch gute Taten getilgt. Das wird Allah verzeiht. Die kleinen Sünden durch gute Taten, durch gute Handlungen. Und das ist ein Beispiel. Die fünf Gebete. Du betest ein Gebet, du machst eventuell eine kleine Sünde, dann betest du das nächste Gebet. Allah verzeiht, was zwischen den zweiten Gebeten ist. Aber der Prophet ﷺ hat eine Bedingung gestellt hier. Solange man die großen Sünden meidet. Weil wenn man großen Sünden macht, dann werden die kleinen nicht verziehen. Weil man große Sünden begeht. Und die Regel ist, bitte aufpassen, La kabirata ma'a al-istighfar ولا صغيرة مع الإصرار. Das heißt, keine große Sünde, wenn man Reue zeigt. und Allah um Verzeihung und Vergebung bittet. Und keine kleine Sünde, wenn man es absichtlich und dauerhaft macht. Deshalb, dass man eine kleine Sünde immer öfter und dauerhaft macht, dann ist das eine große geworden. Und leider, heutzutage haben wir einige von Leuten, die Dinge, die sie den Islam verstanden haben. Deshalb sagte der Prophet, sagte, Al-Jumu'a ila Al-Jumu'a, Ramadan ila Ramadan und Al-Umra ila Al-Umra. Umra zu Umra, Ramadan zu Ramadan, Jumu'a zu Jumu'a. Der Jumu'a betet er, dann die ganze Woche betet er nicht, macht er alle anderen Arten von Sünden, dann macht er auch große Sünden, da kommt er der nächste Jumu'a, sagt, Allah hat mir verziehen. Und diese Leute, die haben weder den Islam verstanden, noch haben sie Kopf, weil diese Leute gehirnlos sind. Allah subhanahu wa ta'ala hat sowas nicht gesagt, dass man alles macht. Und einige Leute, die gehen nach Europa zum Beispiel, die kommen hier nach Europa und die machen alles, Zina, Alkohol, alles, was sie wollen. Und dann kehren sie zurück, die gehen, die machen Umrah in Mekka und sagt, Alhamdulillah, Allah hat uns verziehen. Ja. Wer hat ihnen Garantie gegeben, dass Allah ihnen verziehen hat? Erstmal. Zweitens, diese großen Sünden, was sie getan haben, haben sie richtige Reue gezeigt? Deshalb möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Aber natürlich der Sinn, was wir haben, ist, barakallahu fikum, durch die fünf Gebete werden die kleinen Sünden verziehen. Das ist der Sinn von dieser Überlieferung. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Babu ma ja'a fi fadlil jama'ah. An Ibn Umar qala. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salatul jama'ati tafdulu ala salatil rajuli wahdahu. بسبع وعشرين درجة وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي سعيد وأبي هريرة وأنس بن مالك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده بسبع وعشرين درجة وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا خمس وعشرين إلا ابن عمر فإنه قال بسبع وعشرين وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده بخمس وعشرين جزءا خمس وعشرين جزءا إذن عندنا خمسة وعشرين درجة وخمسة وعشرين جزء تفضل إذن صلاة العبد يعني إذا صلى لوحده فصلاة الجماعة أفضل منها بسبعة وعشرين أو بخمسة وعشرين درجة. من أهل العلم من قال في المسجد سبعة وعشرين وفي المصلى خمسة وعشرين. على كل هل الأفضلية هنا بمعنى الاستحباب أو الأفضلية هنا بمعنى الأجر؟ ولكن صلاة الجماعة ما حكمها؟ حكم صلاة الجماعة، وهذا سيأتي طبعا. ولكن بارك الله فيكم، اختلف أهل العلم في صلاة الجماعة على أقوال. منهم من يقول أن صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل، ليس على المرأة ولا على الطفل ولا على المسافر ولا على المريض. صحيح، وهذا القول بارك الله فيكم يعني قاله فأنه يكون فرض عين على الكل، هذا لا يستقيم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، لأنه لا يوجد دليل واضح على فرضية العين. وهنا قال فرض على المستطيع، يعني المستطيع عليه فرض. ومنهم من قال أنه فرض على الكفاية، يعني على الأمة، فإذا قام به البعض سقط عن الآخر. ومنهم من قال أنه سنة، يعني واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل أو خير من صلاة الفذ ب27 درجة، في عن ابن مسعود رضوان الله عليه، فاختلفوا في ذلك. طبعا هناك من قال أن صلاة الجماعة هو شرط في قبول الصلاة، وهو قول الأوزاعي رحمه الله تعالى. قال الأوزاعي أنه الذي ما يصلي الجماعة فصلاته غير مقبولة باطلة. طبعا هذا قول غريب من الأوزاعي وهو من علماء المسلمين، ولكن قول غريب جدا. فطبعا هناك قول أيضا بارك الله فيكم قالوا فرض على من يسمع النداء، يعني من يسمع الأذان عليه أن يلبي. فاختلف العلم على أقوال كثيرة في ذلك. أما يكون فرض عين فهذا بارك الله فيكم لا يستطيعه، لأنه كان هناك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من يعمل في حقله من يكون بعيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل أتسمع النداء؟ قال نعم، قال إذن فلبي فلبي. ذاك المسألة هي في مسألة سماع النداء، هذا بالنسبة للشيء. أما الثاني استدلوا بقوله خير أو تفضل، فقالوا إذن هذا خيرية، هذا يدل على السنية. صحيح والله تعالى أعلى وأعلم أن صلاة الجماعة فرض على المستطيع، فرض على المستطيع، ومن سمع النداء كان الأمر عليه أوجب. أما إذا كان في مكان لا يسمع فيه النداء كما في مكاننا هذا، ما في أحد يسمع هنا النداء، فلذلك هنا بارك الله فيكم لا يستطيع الإنسان أن يستدل بسماع النداء، وإنما هنا يرجع إلى الأصل أنه يأتي وينتظر الصلاة في المسجد. والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. فورتسو فون جمانشافت جمانشافت كبيت فورتسوك فون جمانشافت كبيت ابن عمر رضوان الله عليه زاكته ده بروفيت صلى الله عليه وسلم زاكته جمانشافت كبيت اس بسا als das Gebet von einem allein mit 27 Mal oder 27 Stufen. Das haben auch andere überliefert, wie Ibn Mas'ud, Ubay bin Ka'b, Mu'ad bin Jabal, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Hurairah und Anas ibn Malik. Es gibt natürlich, barakallahu fikum, die anderen, die meisten, die haben gesagt 25 Mal. Ibn Umar sagte 27. Es gibt natürlich auch von Abi Huraira, dass er gesagt hat, dass der Prophet sagte, das Gebet in der Gemeinschaft ist mehr als das Gebet von Einzelpersonen mit 25 Kapitel oder mit 25 Stufen. Einige Gelehrten sagen, 27 ist das Moschee, Und alles andere ist 25, wenn man in der Gemeinschaft betet, wie zum Beispiel in Busalla und so weiter. Aber natürlich, dieses Kapitel führt uns zu einer Frage, Barakallahu fikum, und zwar, was ist Urteil von Gemeinschaftsgebet? Was ist das Urteil von Gemeinschaftsgebet? Die Gelehrten des Islam haben unterschiedliche Ansichten diesbezüglich. Die haben unterschiedliche Ansichten, Barakallahu fikum, diesbezüglich. Und zwar, zum Beispiel, es gibt eine Meinung, und das ist eine komische Meinung von einem großen Gelehrten, Al-Auza'i, rahimahullah ta'ala. Al-Auza'i sagte, Gemeinschaftsgebet ist eine Bedingung für das Gebet von einer Person. Wenn die Person in Gemeinschaft nicht betet, dann ist das Gebet auch einzeln ungültig. Ja, das ist sehr, natürlich, was er gesagt hat, sehr fragwürdig, weil er dafür keinen Beweis hat. Aber Allahu alam, er sagte das, damit die Leute ein bisschen fürchten, dass sie das Gemeinschaftsgebet verlassen, damit sie kommen zum Gemeinschaftsgebet. Eine zweite Ansicht, Barakallahu fikum, ist, da hat man gesagt, Gemeinschaftsgebet ist Pflicht für jeden Muslim. Für jeden Muslim, außer Frauen oder Kranke oder Kinder oder Reisende. Und natürlich, das ist Verpflichtung für alle. Das ist auch Gemeinschaftsgebet, ja, nicht jetzt Einzelgebet, Gemeinschaft. Das kann man auch nicht bestätigen. Die nächste Ansicht ist, das ist eine Pflicht für die ganze Umma. Das bedeutet, wenn eine Gruppe Jama'a-Gebet macht, dann müssen die anderen das nicht tun. Das kann man auch nicht bestätigen. Weil wenn das nur für eine Gruppe wäre, was machen wir mit den Beweisen, die allgemein sind für alle? Die nächste Ansicht, Barakallahu fikum, ist, dass es Pflicht für denjenigen, der Gebetsruf hört. Wenn man den Gebetsruf hört, dann muss man zu Jama'a Gebet. Aber in so ein Land wie Deutschland, wir hören kein Adhan. Deshalb kann man nicht sagen, ja, da brauchst du kein Jama'a Gebet mehr zu beten. Sondern hier kehren wir zu Ursprung. Die Sahabe, bevor Al-Adhan, und das haben wir erklärt, bevor Al-Adhan herabgesandt worden ist, was haben die Sahabe gemacht? Die kamen in die Moschee und sie haben auf das Gebet gewartet. Und dann haben sie gebetet. Und das gilt für uns. Aber wenn du in einem muslimischen Land bist und es gibt überall Moscheen, dann gilt das. Dann, Barakallahu fikum, die nächste Ansicht ist, die haben gesagt, das ist Sunnah. Die haben gesagt, das ist Sunnah. Das ist empfohlen, weil der Prophet sagte, das Gebet von Jama'a ist besser 27 Mal. Da haben sie gesagt, der hat gesagt besser. Aber natürlich besser heißt nicht unbedingt Sunnah in diesem Zusammenhang. Besser kann heißen vom Lohn her. Aber von Urteil her ist was anderes. Dann Barakallahu fikum, die letzte Ansicht, die ist jetzt, es gibt andere Ansichten, aber die letzte Ansicht, die ich erkläre, ist, Salat al-Jama'a ist Pflicht für denjenigen, der imstande ist, das Gebet in Jama'a zu verrichten. Und das ist, wallahu ta'ala alam, die richtige Ansicht. Also du kannst zum Gebet, dann musst du kommen. Du kannst nicht, weil du arbeitest, weil man studiert, weil man beschäftigt ist, weil man krank ist, weil man einen Grund hat. Dann braucht man nicht unbedingt zu kommen. Wallahu ta'ala alam. Warum, Barakallahu fikum? Weil wir Beweise haben, dass man zum Jama'a-Gebet kommen muss. Weil da muss man zum Jama'a-Gebet kommen. Aber wenn man nicht kann, dann ist man nicht mehr verpflichtet. Aber wenn man kann, dann bleibt man verpflichtet. Hört man noch dazu Gebetsruf, dann die Verpflichtung ist größer. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Deshalb, barakallahu fikum, man sollte etwas wissen. Salat al-Jama'a ist kein Spielchen, sondern das ist etwas, was sehr wichtig ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat davor gewarnt, Jama'a-Gebet einfach zu verlassen. Das kommt jetzt natürlich. Bab. Was ist los? باب ما جاء في من يسمع النداء فلا يجيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر فتيتي أن يجمع حزام الحطب ثم آمر بالصلاة فتقام ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. وقال بعض أهل العلم هذا على التغليظ والتشديد، ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر، إلا من عذر. وما الحديث الذي بعده؟ قال مجاهد وسئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة، قال هو في النار. قال ومعنى، طبعا ضعيف وفي ضعف، قال ومعنى الحديث أن لا يشهد الجماعة والجمعة رغبة عنها واستخفافا بها بحقها وتهاونا بها. إذن بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يأمر الفتية بأن يحزموا الحطب ثم يحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة. طبعا هنا المؤلف رحمه الله قال باب من لا يجيب النداء، ما في هنا، ما في هنا نداء، لا يشهدون، ما ذكر مسألة لإجابة النداء، إنما هؤلاء قوم لا يأتون صلاة الجماعة على الرغم من أنهم يعلمون أنه في صلاة، في صلاة. يا أخوة، ترك صلاة الجماعة أمر خطير. ولذلك قال روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو قالوا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. لماذا؟ لأنهم يأخذون بالقول أن صلاة الجماعة واجبة على من سمع النداء، أما اللي ما يسمع لا تجب عليه. هذا قول لأهل العلم معروف مشهور، ولكن صلاة الجماعة أمرها عظيم. الله سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه، قال وقوموا لله قانتين، قال واركعوا واسجدوا واركعوا مع الراكعين، اركعوا مع الراكعين. فذلك بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، صلاة الجماعة واجبة، وعدم اتيان صلاة الجماعة كبيرة من كبائر الإثم أصلا، والإصرار على ذلك أمر خطير. نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك وجب على المسلم أن يعنى بصلاة الجماعة. وأما قول بعض أهل العلم هذا على سبيل التغليظ والتشديد، ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر، يعني هذا الكلام أنه يحرق النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، يحرق عليهم بيوتهم، هو على سبيل التغليظ والتشديد. أي النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد يحرق، وإنما غلط في المسألة وشدد حتى يعلم الناس. بارك الله فيكم، حتى يعلم الناس حكم صلاة الجماعة. الله تعالى على وأعلم. بارك الله فيكم. كابتل 48 und zwar كابتل wer den Gebetsruf. Hört und nicht zum Gebet kommt. Und zwar barakallahu fikum, Abu Huraira radhiyallahu alayhi, das ist Hadith 217. Barakallahu fikum, Abu Huraira radhiyallahu alayhi sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich würde meinen Jünglingen befehlen, dass sie Feuerholz sammeln. Dann würde ich mit dem Gebet befehlen, damit das Gebet, die Iqama für das Gebet gemacht wird. Und dann werde ich Leute, die zum Gebet nicht kommen, verbrennen. Würde. Der Prophet sagte Würde. Das heißt, der Prophet hat das gemacht, hat das gesagt, damit er zeigt, wie wichtig ist das Gebet in der Gemeinschaft. Deshalb sagte Tirmidhi rahimahullah ta'ala, und viele unter den Gefährten vom Propheten sallallahu alaihi wasallam sagten, wer den Gebetsruf hört und nicht zum Gebet kommt, dann hat kein Salah. Und einige von den Gelehrten sagten, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das gesagt, damit er zeigt, wie wichtig ist, At-Taghlid wa At-Tashdid, damit er zeigt, wie wichtig es ist, zum Gebet zu kommen. Und dass keiner Erlaubnis hat, Gemeinschaft Gebet zu verlassen, außer diejenigen, die entschuldigt sind. Die nächste Überlieferung, 218, ist schwach, barakallahu fikum, das von Ibn Abbas, radhiyallahu alayhi. Er wurde gefragt nach einem Mann, der am Tag fastet und in der Nacht betet, aber der kommt nicht zu Jumu'ah und der kommt nicht zu Jama'ah. Der hat gesagt, der ist in der Hölle. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns wohl. Deshalb, barakallahu fikum, ist wichtig, dass man das versteht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Prophet der Barmherzigkeit, was wollte er machen? Der wollte Feuerholz sammeln und Leute verbrennen, weil sie zum Gebet nicht kommen, zur Gemeinschaft Gebet nicht kommen. Und jetzt kommt diese Frage, die wichtig ist. Wäre Gemeinschaftsgebet nicht Pflicht, wäre das Sunna, dann die Frage, wird der Prophet sallallahu alaihi wasallam oder würde der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Leute verbrennen für eine Sunna? Das geht nicht. Das kann man nicht, barakallahu fikum, vereinbaren. Für eine Sunna verbrennen. Natürlich, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das als sozusagen als übertriebenes Wort gesagt, damit die Leute verstehen, wie wichtig das Gemeinschaftsgebet ist. Und schaut mal unsere Lage heute. Wo sind die Leute im Gemeinschaftsgebet? Überall in der muslimischen Welt. Wo sind die? Die kommen nicht. Nur am Freitag kommen sie. Sowieso Frühgebet. Bei den meisten muslimischen Ländern sind die Moscheen fast leer. Mittag, naja, Nachmittag ein bisschen. Meistens Maghrib-Gebet und Nachtsgebet sind die Leute in den Moscheen. Das hängt von der Situation ab. Und Jumu'ah, sowieso sind die Moscheen voll. Aber ist die Moschee nur für Jumu'ah? Ist die Moschee nur für bestimmte Gebete oder für alle Gebete? Und so, barakallahu fikum, sagt man, man muss das verstehen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier gemeint hat. Der Prophet hat damit gemeint, das Verlassen von dem Gemeinschaftsgebet grundlos sehr schlimm ist, und da könnte man diese Strafe bekommen, dass man verbrannt wird. Und natürlich, der Autor hat hier unter dem Titel, wer Gebetsruf hört und nicht kommt. Warum? Weil einige Gelehrten diese Ansicht sind, wenn man Gebetsruf hört, dann muss man zum Gebet. Aber wenn man das nicht gehört hat, dann muss man nicht zum Gemeinschaftsgebet. Natürlich, das gilt jetzt in muslimischen Ländern. Die haben nicht gedacht, die Gelehrten, dass die Muslime hier unter Kuffar leben werden. Weil das für sie, was normalerweise anders wäre, möge Allah subhanahu wa ta'ala was bewahren. باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة يصلي وحده ثم يدرك الجماعة. عن جابر بن يزيد بن الأسود العامري عن أبيه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف أو الخيف. قال فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، فقال علي بهما، فجئ بهما ترعد فرائصهما، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا، أي في السفر. قال فلا تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. قال أبو عيسى حديث يزيد حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم، وفي يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة، وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة قالوا فإنه يصليها معهم ويشفع بركعتين، والتي صلى وحده هي المكتوبة عندهم. إذا إنسان صلى، مثلا إنسان صلى في بيته أو صلى في جماعة، فدخل المسجد ووجد الجماعة، فعليه أن يصلي. هؤلاء صلوا في السفر، هم صلوا في السفر، فلما وصلوا المسجد فكانوا في مؤخرة المسجد، طبعا في رواية أخرى أنها في صلاة العصر، قالوا صلينا في رحالنا يا رسول الله، أي نعم نحن صلينا في السفر، فقال ولكن أدركا الصلاة في المسجد، فقال على الرغم من هذا تصليا. ليش يقول أهل العلم؟ خوفا من الفتنة، لأنه ماذا سيقول الناس فيهما؟ طبعا هنا في رواية أخرى بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهما فقال أمسلمان أنتما؟ أنتم مسلمين؟ قالوا صلينا في رحلنا يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا. شوف مسجد جماعة، تبه مسجد جماعة، أما كان المسجد مو مسجد جماعة، يعني مثل المصليات اللي على الطرق، أو ما في جماعة راتب في المسجد فلا بأس، هذا لأنه خلص الطرق الطريق. أما إذا كان في مسجد جماعة وفيه جماعة راتبة تصلي فيه فيصلي معهم درءا للفتنة. فذلك قال بعض أهل العلم إذا ما في فتنة والناس تعرف هذه المسألة فلا بأس، ولكن الصحيح الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، فالأولى تكون له الفرض والثانية تكون له نفل، فيصلي معهم نفلا. حتى في المغرب قالوا يشفع بالركعة، يعني يجعلها أربع ركعات، صلي الإمام ثلاثة، فلما يسلم الإمام هو يقوم ويتم ركعة بحيث تكون له نفل، حتى لو صلى الثلاثة نفل مطلق فلا بأس، ما في مشكلة، ولكن انتبه لهذا يرعاك الله. بارك الله فيكم. Das letzte heute 49. Und zwar, Barakallahu fikum, Kapitel, die Erzählung über eine Person, die allein gebetet hat, dann kommt in die Moschee und findet Gemeinschaftsgebet. Was macht diese Person? Jabir ibn Yazid ibn al-Aswad al-Amiri, von seinem Vater. Er sagte, ich habe Gemeinschaft, ich war mit der Prophet, mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam in seiner Pilgerreise. Dann habe ich mit ihm Frühgebet gebetet in der Moschee von Al-Khayf oder Al-Khif, sagt man auch. Al-Khayf oder Al-Khif, das ist die Moschee in Mina, diese große Moschee. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, in dieser Moschee haben 70 Propheten gebetet. Dann sagte er, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Gebet zu Ende geführt hat, und er hat sich umgedreht, dann hat er zwei Leute hinter den Leuten gesehen, sie haben nicht gebetet. Er sagte, bringt mir diese Leute. Die kamen und die haben gezittert von Angst. Ihre Hände und Füße haben gezittert von Angst. Der Prophet SAW sagte, was hat euch verhindert, dass ihr mit uns nicht betet? Sie haben gesagt, o Gesandter Allahs, wir haben schon auf der Reise, wir waren auf der Reise, wir haben schon gebetet während der Reise. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, macht sowas nicht mehr. Wenn ihr auch gebetet habt und dann kommt ihr in eine Moschee, in der Gemeinschaftsgebet verrichtet wird, dann betet mit den Leuten und das ist ein freiwilliges Gebet für euch. At-Tirmidhi sagte, das ist die Ansicht von vielen Gelehrten. Und das ist die Ansicht von Sufyan al-Thawri, al-Shafi'i, Ahmed und Is'aq. Sie haben gesagt, wenn eine Person allein gebetet hat und dann kommt die Person in Gemeinschaftsgebet, dann betet man alle Gebete mit der Gemeinschaft. Und wenn man Maghrib-Gebet gebetet hat und dann kommt in die Moschee und sieht, Gemeinschaftsgebet wird gebetet, dann betet man mit ihnen und da macht man noch eine vierte Raka. Eine vierte Raka. Und was er allein gebetet hat, ist für ihn Pflichtgebet. Das heißt, das andere ist zusätzliches oder freiwilliges Gebet. Natürlich, das ist jetzt eine Version. Es gibt eine andere Version, Barakallahu fikum, von dieser Überlieferung. Und zwar, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Salat al-Asr gebetet. Al-Asr. Und wir wissen, nach dem Asr-Gebet betet man eigentlich kein Sunnah. Aber diese Leute haben auf der Reise gebetet, Asr-Gebet. Und dann kamen sie in die Moschee und die waren hinter den Leuten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das Gebet zu Ende geführt. Dann hat er zu diesen Leuten gesprochen. Schaut mal, was er gefragt hat. Er sagte, seid ihr Muslime? Sie haben gesagt, o Gesandter Allahs, wir haben während der Reise gebetet. Der sagt, wenn auch, wenn jemand die Moschee betritt und Gemeinschaftsgebet wird verrichtet, dann muss man mitbeten. Das erste ist Pflicht, was man gebetet hat, und das andere ist freiwillig. Warum? Was ist der Sinn? Die Gelehrten sagen, der Sinn ist, dass man die Fitna verhindert. Weil wenn die Leute hinten nicht beten und die anderen beten, was werden die Leute denken von diesen? Die werden denken, vielleicht sie beten nicht. Das natürlich in Europa sehen wir das. Subhanallah. In Europa manchmal kommen zu uns Leute, der wartet hier und der ist Muslim und der betet nicht mit uns. Die Leute sagen, was ist los, ist er Muslim? Sofort denken wir, ist er Muslim oder nicht? Weil ein Muslim betet und ein Nicht-Muslim betet nicht. Das ist klar. Deshalb sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Amuslimanientuma, sah die Muslime? Dann sagt er, oh Prophet, wir haben schon gebetet. Der sagt, trotzdem musst du beten. Und hier sagt er, Masjid Jama'a. Pass auf, Masjid Jama'a ist sehr wichtig. Das wird in einer Moschee, in der Barakallahu fikum, Jama'a-Gebet verrichtet wird. Aber wenn das von diesen Moscheen ist, die auf den Wegen, das heißt, es gibt diese Musalla auf dem Weg, da kein Problem. Oder diese Moscheen, es gibt keine reguläre Jama'a, Gemeinschaftsgebet. Das ist kein Problem, dass man auch mehrere macht und das nicht unbedingt. Deshalb sagen einige Gelehrten, ach, wenn man die Fitna, wenn man keine Angst vor Versuchung hat, ist kein Problem. Aber wichtig ist, barakallahu fikum, dass Jama'a-Gebet Pflicht ist. Richtig ist, wenn man in die Moschee kommt und wenn man auch gebetet hat und da sieht man die Jama'a, dann muss man mitbeten. Und richtig ist, barakallahu fikum, dass man Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet und dass man immer versucht, Jama'a-Gebet zu beten. Barakallahu fikum, sagt Allah, möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.